Erster, die Erde gehört Gott. Alles auf der Welt gehört ihm. Zweiter, er hat die Erde fest auf das Wasser gebaut. Dritter, wer darf auf den Berg von Gott gehen? Vierte, Menschen mit guten Händen und reinem Herzen. Sie lügen nicht. Fünfter, Gott gibt diesen Menschen viel Gutes. Er hilft ihnen. Sechster, das sind Menschen, die Gott suchen. Sie suchen Gott Jakobs. Siebter, macht die Tore weit auf. Der große König kommt herein. Achter, wer ist dieser König? Es ist Gott. Er ist stark. Neunter, macht die Tore weit auf. Der große König kommt herein. Zehnter, wer ist dieser König? Gott ist der große König.